führt uns die Sprache frei. Ein Hoch der deutschen Arbeit, voran die Fahne rot. Das Arkenkreuz muss siegen, vom Freiheitslicht vom Tod. Es kämpfen deutsche Männer für eine neue Zeit. Wir wollen die Grundung rasten, bis Deutschland ist befreit.